Zwar ist die geöffnete Pulpa für andere nicht sichtbar, wie etwa zu Raubtierreißzähnen gefeilte Zähne. Doch wenn das öffentlich geschah, war die Wirkung enorm. Allein der Gedanke, dass die Innenseite der Zähne aufgefeilt wird, ohne jede Betäubung, versetzt die meisten von uns in Panik. Die Schmerzen, das Feilen, bis Blut aus den Zähnen läuft, das brennt sich ins kollektive Gedächtnis einer Gruppe ein. Doch diese These setzt voraus, dass es bereits eine rituelle Gemeinschaft oder etwas wie Schamanismus als Profession gab, mit entsprechend festgelegten Eintrittsschranken, wie wir das aus späteren Zeiten kennen. Mircea Eliade spricht davon, dass solche Praktiken dem Muster von Tod und Wiederauferstehung folgen. Alle diese Rituale und Proben haben den Sinn, das vergangene Leben vergessen zu machen. Sie verwandeln die künftigen Schamanen in andere Wesen. Natürlich ließe sich einmal mehr über mögliche symbolische Bedeutungen spekulieren. Die angehende Schamanin könnte rituell in eine Schlange verwandelt worden sein. Die Öffnungen ihrer Zähne evozierten dann die Giftzähne. Einmal mehr animistischer Gestaltwandel. Schlangendarstellungen tauchen im Mesolithikum wiederholt auf. Immer galten sie als den Mächten der Erde nahestehend. Ihre Häutung machte sie zu transistorischen Wesen der Wiedergeburt. Ihr Gift war todbringend, ist aber sicher schon früh medizinisch genutzt worden. Im Altertum sind Schlangen ein Symbol der Heilung, und der schlangenbewehrte Äskulapstab ist noch heute das Standeszeichen von Ärzten und Pharmazeuten. Aber einen wirklichen Hinweis darauf haben wir nicht. Und dass es sich doch um einen nicht intentionalen Prozess handelte, wie der Anthropologe und Zahnarzt Kurt W. Alt betont hatte? Zur Erinnerung. Weltweit wird diese Abnutzung der oberen Schneidezähne in Verbindung gebracht mit Tätigkeiten wie dem Schälen von Wurzeln und Knollen, dem Entfernen von Rinde. Es sieht nach einer schabenden und nagenden Tätigkeit aus. Die kann durch zusätzliche Faktoren verstärkt worden sein, hatte Alt gesagt. Rinden etwa wirken erosiv. Immerhin sei es ungewöhnlich, dass die Pulpa an beiden Zähnen geöffnet ist. Aber an eine bewusste Manipulation mochte er nicht glauben. Das ist Zufall. Sie muss irgendetwas exzessiv betrieben haben, sagte Alt. Es ist wie beim Holzsägen. Das macht man auch nicht, um sich den Daumen abzusägen. Trotzdem passiert das manchmal.